طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, inshallah, von Subul al-Salam. Und wir waren bei Buch von Al-Hajj. الحديث 85 بعد 600، وعن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف وهو ضعيف في مسند الشافعي. حديث 685، خزيمة بن ثابت sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte, nachdem er لبيك اللهم لبيك oder nachdem er, Entschuldigung, nachdem er die Absicht gefasst hat für Hajj oder Umrah, pflegte er danach Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten um seine Zufriedenheit und um Al-Jannah zu bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, und er suchte Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Hölle. Diese Überlieferung ist schwach, und schwache Überlieferung, das war Schafi'i und das schwach. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وقفتها هنا ووقفتها هنا، وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. رواه مسلم. قلنا أن في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر نحر في منى، وفي اليوم التاسع وقف في عرفة، والوقوف ليس معنى الوقوف إنما التواجد. فلا ليس من الضروري أن الإنسان يقف عند الصخور من جبل الرحمة يسموه أو يصعد الجبل، وإنما يكون في عرفة، في أي بقعة من عرفة. في هذا الزمن عرفة بارك الله فيكم في لها حدود واضحة، فيكون الإنسان داخلها. طيب ماذا لو أن الناس اجتمعت في عرفة فلم يبقى مكانا فيها، يعني خلص سكر، يعني مثل الآن هنا صور كله يصبح ناس ما في مكان، فلو خرج الناس خارجها أيضا لا بأس. لماذا؟ لأنه خلص ما في مكان، ولكن عموما الوقوف هنا. وجمع هو مزدلفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مزدلفة، وليس فقط المشعر الحرام اللي هو كان عنده، وإنما كل مزدلفة المنطقة كلها بحدودها كلها موقف. فذلك بارك الله فيكم انتبهوا لهذا. اليوم في زمن موجود لعرفة حدود، لمزدلفة حدود، لمنى حدود، وهذا تكلمنا عليه، مسألة النحر ومسألة وقفة عرفة أو الوقوف في عرفة، وكذلك بارك الله فيكم المكوث في مزدلفة. Barakallahu fikum. Übrigens, damit man mitbekommt, was wir machen weiter. Wir machen weiter von dem Buch von Al-Hajj, was wir schon gelernt haben. Und wir haben das letzte Mal erklärt, wie der Prophet Muhammad s.a.w. die Pilgerreise s.a.w. durchgeführt hat. Wie er die Pilgerreise durchgeführt hat. Salawatullahi wa salamu alayhi. Jaber erzählte, das Hadith 686. Jaber erzählte, er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ich habe hier geschlachtet, an seinem Ort, wo er war, und Mina ist auch ein Platz für Schlachten. Und Und er sagte, dann schlachtet, wo ihr seid. Und die Sahaba waren wo? In Mina. Der Prophet dann sagte, ich habe mich auch hier aufgehalten. Das war in Arafa. Und Arafa ganz ist auch ein Platz. Und ich habe mich auch hier aufgehalten. Und Jama' ist Muzdalifa. Und Muzdalifa ist auch ein Ort, damit man sich dort befindet. Das hat damit zu tun, das ist in Sahih Muslim. Das hat damit zu tun, was wir erklärt haben. Wir haben gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war am 9. Dhul-Hijjah. Am 9. War er in Arafah. Viele Leute denken, wenn sie in Arafah sind, dass sie den Berg besteigen müssen. Das ist falsch. Oder dass sie unbedingt neben den Steinen unter dem Berg sind. Das stimmt auch nicht. Das ist nicht unbedingt so. Jede Ecke oder jeder Platz von Arafa ist ein Platz, dass man sich aufhält. Und aufpassen hier, Arafa heutzutage ist gekennzeichnet durch Zeichen, da weiß man, das ist Anfang und das ist Ende. Wenn die Leute voll sind in Arafa, es gibt überhaupt keinen Platz mehr in Arafa, es ist kein Problem, wenn man auch draußen bleibt. Das ist das Gleiche, wenn man in die Moschee kommt und die Moschee ist voll, es gibt keinen Platz, da kann man auch draußen beten. Dort auch das Gleiche. Dann am 10. Tag oder erstmal in der 10. Nacht, das wird Abend von 9. bis 10. Der Prophet Muhammad sallam hat sich in Muzdalifa aufgehalten. Und er sagte, ich habe mich hier aufgehalten, das wird an diesem Platz. Aber Muzdalifa ganz ist ein Platz. Das wird, man kann irgendeine Stelle in Muzdalifa nehmen oder kann man dort in Muzdalifa sein. Und der Prophet Muhammad sallam sagte, ich habe hier geschlachtet, das war am 10. Ich habe hier geschlachtet in Mina. Und er hat gesagt, man könnte überall in Mina schlachten. Barakallahu fiik. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang, weil manche Leute denken nur an die Ecke, wo der Prophet Muhammad sallam war. Nein, das ist im ganzen Gebiet. Und das gehört zu Hajj, was wir erzählt haben. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية العليا وهذه تسمى كداء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، كان يدخل من فوق وكان يخرج من أسفل. هل هذا فيه عبادة؟ اختلف أهل العلم فيه. منهم من قال أنه من باب التعبد ومنهم قال من باب العادة. الله أعلم. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم als in Mekka betreten hat, kam von der oberen Seite von Mekka, und als er Mekka verlassen hat, hat er Mekka von der unteren Seite verlassen. Das hat Aisha erzählt und das war Bukhari Muslim. Als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم reinkam, der kam صلى الله عليه وسلم von einem Platz, das heißt Kada. Und dort, es gibt einen Friedhof, das heißt Al-Ma'la, von den Leuten von Mekka. Und als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Mekka verlassen hat, er hat das von Kada rein und Kuda verlassen. Hat das damit zu tun mit der Religion oder ist das nur so normal? Wie du heute zum Beispiel in eine Stadt betrittst, du kannst von Norden kommen, von Süden, von Westen, von Osten, wie du willst. Aber hat das mit der Religion, dass der Prophet Muhammad sallam so gemacht hat? Manche Gelehrten sagen ja, andere Gelehrten sagen, das hat mit der Religion nichts zu tun. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ibn Umar, أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. ذو طوى أو طوى يقول ذو طوى هذا موقع قريب من مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل مكة نهارا، مكة يدخلها ليلا، وهذا قول الأكثر من العلماء. وبعض العلم يقول سواء نهار أو في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة كذلك ليلا. ولكن فيه الحديث استحباب الغسل أو الاغتسال لدخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يغتسل بذي طوى ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. والله أعلم. Sechs und achtundachtzig, barakallahu fikum. Der Prophet, das ist von Ibn Umar, wallahu alayhi, er erzählte, als der Prophet Muhammad sallam nach Mekka kam, er hat sich erstmal aufgehalten an einem Ort, das hieß Zutua. Und das ist so ein Platz vor Mekka. Ein Platz vor Mekka. Und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hat dort صلوات الله وسلامه عليه هات دورت ganz gute Waschung zu sich genommen und er kam rein nach mir. So sagte Ibn Umar, das bei Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, Zutua ist ein Platz von Mekka. Manche Gelehrten sagen, der Prophet Muhammad sallam hat nicht gemocht Mekka zu betreten in der Nacht. Der kam immer früh. Das wird am Tag. Andere Gelehrten sagen, es ist egal, am Tag oder in der Nacht. Aber eins ist Fakt hier. Es ist beliebt und es ist empfehlenswert, wenn man Mekka betreten möchte, dass man davor sich wäscht. Wie der Prophet Muhammad sallam das gemacht hat. Allah Ta'ala ala. 689 عن ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وبدأ بالطواف قبل الحجر الأسود أو سجد على الحجر الأسود. ولذلك انتبهوا، عمر قال الله إني أعلم أنك حجر لا تنفع الله ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. ولكن تقبيل الحجر الأسود يحط من الذنوب حطة، ولكن ما يجوز للإنسان أن يؤذي الآخرين فقط ليصل الحجر الأسود كما يفعل البعض، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. حديث 689 Ich mache ein bisschen jetzt schneller, weil wir diese ganzen Hadithe schon gelernt haben. Das ist eine Art Erinnerung jetzt. Ibn Abbas erzählte, dass der Prophet Muhammad sallam immer pflegte, den schwarzen Stein zu küssen oder auf den Stein niederzuwerfen. Das wird auf den Stein sozusagen, nicht für den Stein auf. Das ist bei Al-Hakim und Al-Bayhaqi. Das ist bekannt, als der Prophet Muhammad sallam Umrah oder Tawaf angefangen hat, dass er den schwarzen Stein geküsst hat oder berührt hat. Wenn er das nicht küssen könnte und nicht berühren könnte, er hat mit seiner Hand gezeigt. Und es ist wichtig hier auch etwas zu verstehen. Wenn man den schwarzen Stein küsst oder berührt, dann werden die Sünden verziehen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber nicht, weil das der schwarze Stein ist, so zum Beispiel, dass das an sich selbst heilig wäre. Nein. Salam barakallahu fikum. Umar sagte, das ist bekannt, er sagte, bei Allah, ich weiß, dass du ein Stein bist. Er hat den schwarzen Stein geküsst, aber er sagt, bei Allah, ich weiß, dass du ein Stein bist. Hätte der Prophet Muhammad sallam dich nicht geküsst, hätte ich auch das nicht gemacht. Aber weil der Prophet dich geküsst hat, dann küsste ich dich. Aber ich weiß, du bist ein Stein, also du kannst gar nicht tun. Du kannst weder Schaden noch Nutzen zu fügen. Du kannst gar nicht. Und das ist die Sache, die wichtig ist, barakallahu fikum. Das wird Küssen von dem schwarzen Stein oder Berühren von schwarzen Stein ist nur ein Ritual, nicht mehr, nicht weniger. وعنه كذلك عن ابن عباس قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين متفق عليه. تكلمنا عليه كذلك بارك الله فيكم. الحديث عند البخاري ومسلم. الرمل هو المشي بين المشي والجري، بين المشي السريع والجري، والمشي العادي. ففي الثلاث أشواط الأولى يرمي الإنسان، في الأربعة لأنه سبعة في الطواف فإنه يمشي مشيا عادي. بارك الله فيكم. حديث زك سنة نوينسك أخفون بن عباس رضي الله عليه أزاكت يقول فيك محمد صلى الله عليه وسلم هات إيمن بفولن فجر هزان جفاغن بفولن دزي إن دن الأرسن غي هندن فن طواف دسي ein bisschen schneller laufen. Und bei den vier, bei den anderen vier, die geblieben sind, dass sie normal laufen, zwischen den beiden Ecken. Das wird, wenn man eine Runde um Al-Kaaba macht. Wallahu ta'ala ala. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يطوف ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه. وانتبهوا هنا بارك الله فيكم، قال أول ما يقدم، يعني الطواف طواف الحج أو طواف العمرة، ليس الطواف الذي يكون فيما بعد، لأنه في طواف مستحب. أخ ابن عمر هدس أتسيل دس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم in den ersten drei Runden schneller gelaufen ist und in den anderen vier sozusagen normal gelaufen ist. Das ist, als der Prophet Muhammad sallam Hajj und Umrah gemacht hat, und das ist bei dem ersten Tawaf. Nicht, was man später macht. Das wird, was man später macht. Zum Beispiel bei Hajj gibt es später diese Überfülle, oder wir haben gesagt Rückkehr-Tawaf. Da braucht man nicht zu laufen. Oder Abschiedstawaf. Man braucht auch nicht zu laufen oder schneller zu machen. Das ist nur bei dem ersten Tawaf, wenn man Al-Kaaba sozusagen oder wenn man Al-Haram betritt. Aufpassen, Barakallahu fiik. وعنه قال أي عن ابن عباس لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا يستلم الركن اليماني، قلنا يمسح بيده، يستلم الركن اللي فيه الحجر الأسود وهو أيضا اليماني، ويقبله أو يلمسه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ابن عباس قال ich habe niemals den Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesehen die Ecken von Kaaba berührt oder gehabt haben außer die beiden jemenitischen Ecken. Das habe ich voriges Mal erklärt. Was sind diese jemenitischen Ecken? Die sind die Ecken, der schwarze Stall und die davor ist. Bei der ersten Rücken Yemani, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das nur mit der rechten Hand berührt. So gestreicht, von oben nach unten. Bei dem zweiten ist der schwarze Steinbock, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das geküsst oder berührt. Das hat er. Das wird was anderes von Al-Kaaba berührt man nicht. Ja, aufpassen. Nicht wie bei vielen Leuten, die gehen zum Stehplatz von Abraham und die berühren das und die küssen das oder die gehen woanders. Das alles nicht richtig. Allah Ta'ala. وعن عمر أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ما قبلتك. شرحنا أكثر ما عمر رضي الله عليه hat den schwarzen Stein geküsst. Er sagte bei Allah, ich weiß, dass du ein Stein bist. Du kannst weder Schaden zufügen noch Nutzen zufügen oder Schaden oder Nutzen. Hätte ich den Propheten nicht gesehen, dass er dich geküsst hat, hätte ich dich auch nicht geküsst. Das wird, weil der Prophet dich geküsst hat, dann habe ich dich geküsst. Und das ist hier die Bedeutung von Ittiba, von Folgen in der Religion. Weil der Prophet Muhammad das gemacht hat, dann macht das Umar radhiyallahu anhu. Ohne Wenn und Aber. Und dazu, zweitens, der schwarze Stein ist nur ein Stein. Es wird, wie manche Leute sagen, der schwarze Stein ist heilig und sowas, das stimmt nicht. Barakallahu fikum. Der schwarze Stein ist ein Stein. Natürlich, das hat eine Geschichte, weil der schwarze Stein, das war weißer als Schnee. Und das ist vom Paradies gefallen. Aber durch die Sünden von Sohn Adams, von den Menschen, ist dieser Stein schwarz geworden. Okay, das ist ja. Und wenn man den schwarzen Stein küsst, dann barakallahu fikum, ist es okay. Aber man darf nicht die Leute, sozusagen den Muslimen, Schaden zufügen, um nur den schwarzen Stein zu küssen. Oder man darf nicht auch glauben oder denken, dass der schwarze Stein außerordentliche Kräfte verleiht oder etwas anderes macht. Nein, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Sinne. Wallah. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. المحجن هو العصا، العصا التي تكون محنية الرأس. أي إذا ما استطاع يقبله، إذا لمسه بالعصا فإنه يقبل العصا. قال بعض أهل العلم أيضا إذا استلمه بيده يقبل يده، ولكن بارك الله فيكم انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعفاء، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهلل. أما إذا أشعر بيده أو أشعر بشيء له فما يقبل يده ولا يقبل هذا الشيء. أما إذا مس الحجر بعصا فلا بأس أن يقبل تلك العصا. بارك الله فيكم. حديث 696 أبو الطفيل رضوان الله عليه يقتلت. Ich habe dem Propheten Muhammad s.a.w. gesehen, er hat Tawaf um Al-Ka'ba gemacht und er hat die Ecke von dem schwarzen Stein genommen, berührt sozusagen, mit einem Stock und er hat dann den Stock geküsst, sallallahu alaihi wa sallam. Das ist ein Muslim. Das heißt, wenn man den schwarzen Stein nicht küssen kann und nicht drauf sozusagen sich niederwerfen kann und nicht berühren kann mit der Hand, da kann man mit etwas berühren wie ein Stock. Wenn man das berührt mit Stock, da könnte man den Stock küssen. Aber man darf nicht sozusagen die Leute schubsen oder die Leute schaden, den Leuten Schaden zufügen, um den Stein zu küssen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte Umar ibn al-Khattab, oh Umar, du bist starker Mann. Du darfst aber den Leuten keinen Schaden zufügen, um den Stein zu küssen. Wenn du Möglichkeit hast, dann küsst das. Wenn nicht, dann kannst du auch nur sozusagen zum Stein gucken und du kannst Allahu Akbar sagen, La ilaha illallah. Das heißt, man braucht nicht unbedingt den Stein zu küssen oder zu berühren. Man kann auch mit der Hand so auf Stein zeigen. Und da braucht man die Hand nicht zu küssen oder mit einem Stock auf Stein zeigen. Aber wenn man den Stein mit Stock berührt, dann kann man den Stein küssen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das gemacht hat. Das sind alle Rituale. Das hat jetzt nicht, dass man sagt, ah, dieser Stock ist dann was anderes oder dieser Stein ist was anderes. Nein, das kannst du machen. وعن يعلى ابن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا. الاضطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن، يعني يضع الرداء تحت كتفه الأيمن بحيث يظهره، هذا يسمى اضطباع. فقال أنه كان هذا البرد أخضر، النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه برد أخضر واضطبع صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يعلم بن أمية زاكت دي قفيت محمد صلى الله عليه وسلم حتى وقف كمخ ودي هات اطباع كمخ بس بدت اطباع دي هات اللينجن شولتا جت سايد دين غيشتن شوليهم سايد او دين غيشتن زاكت دين لينجن دين غيشتن شولتا هات جت سايد صلى الله عليه وسلم دي سايس اطباع باي محرام من هات ألسمان ألسمان يا man hat ein Tuch, Obertuch sozusagen, für oben. Und dies macht man nicht jetzt auf Schulter, auf den rechten, sondern unter dem rechten Schulter. Das wird in Achsel und dann bringt man auf der anderen Seite. Das wird den linken Arm ist frei. Das hat er, den rechten Arm, Entschuldigung. Der rechte Arm ist frei. Man hat das so gemacht, Ibn Abbas sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Sahaba, den Gefährten damit befolgt, damit zeigen, dass sie stark sind, als Mekka betreten haben. Und die Leute haben dann immer gemacht. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht, hat Tiba gemacht und er hat auch grünes Tuch gehabt. Das wird nicht unbedingt weiß. Man kann auch grün nehmen, kein Problem. Wallah. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه يعني إذا الإنسان بارك الله فيكم أهل وقال لا إله إلا الله أو الإهلال عفوا هو رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك أو يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا مثلا في أيام عرفة في يوم عرفة ويوم العيد وإلى غير ذلك فلا بأس ما في شيء بارك الله فيكم أنس قد erzählt dass man zur Zeit von Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم التلبية das wird لبيك اللهم لبيك والله ich bin für dich da ich bin für dich da laut gesagt dass man das laut gesagt hat Und dass man auch Allahu Akbar, Allahu Akbar laut gesagt hat und keiner hat das kritisiert. Das heißt, zur Zeit von Arafa oder zu bestimmten Zeiten, in denen man Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah sagt, wenn man das laut macht, ist kein Problem. Oder wenn man sagt, labbaik Allahumma labbaik, ist es kein Problem, weil die Sahaba das gesagt haben und gemacht haben. Barakallahu fikum, das ist Sunnah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعف من جمع بليل بارك الله فيكم انتبهوا هنا هذه مسألة مهمة في مسائل الحج في مزدلفة قلنا في اليوم في ليلة العاشر في ليلة العاشر اليوم التاسع انتهى صار المغرب صار ليلة العاشر في اليوم التاسع أين يكون الحاج في أي منطقة في أي منطقة يكون الحاج في التاسع ها عرفة ممتاز وبعد المغرب إلى أين يتوجه ها إلى مزدلفة فيبيت في مزدلفة إلا الضعفاء والمرضى والنساء والأطفال لا بأس أنهم في الليل بعد نصف الليل يرجعوا إلى منى وهنا خلاف بين أهل العلم في قضية هل يرموا أم لا لأنه صار اليوم العاشر وهو يوم النحر وفيه رمي جمرة العقبة بعض أهل العلم يقول لا يرموا إنما ينتظروا حتى تطلع الشمس فبعد تطلع الشمس يرموا يذهبوا الآخرون يكونوا لسه قد تحركوا من مزدلفة ولكن اليوم يختلط الحابل بالنابل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل هناك رخصة للضعفاء بارك الله فيكم أه هو النساء والأطفال، أنه يغادر مزدلفة بعد منتصف الليل قبل الفجر، ليس مثل الآخرين. الآخرون يباتوا ويصلوا الفجر في مزدلفة. والله أعلم. بارك الله فيكم ابن عباس. سيدات زاد بيت محمد صلى الله عليه وسلم هات مش جيشك مدن مدن كرانكن ومدن شفاخن فون مزدلفة. هات مش فون مزدلفة ناخ منا جيشك عند نخت pass auf hier, das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Wir haben gesagt, am 9. Tag von Dhul-Hijjah ist man in Arafah bis Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang kehrt man von Arafah zu Muzdalifah zurück. In Muzdalifah übernachtet man bis Frühgebet. Und da betet man Frühgebet, wartet man bis das hell wird, und dann nach Sonnenaufgang geht man zurück nach Mina und wirft Jamrat al-Aqaba al-Kubra oder al-Jamrat al-Kubra, sieben Steine, haben wir erzählt. Für die Schwachen, die Älteren, die Kinder und die Leute, die für Al-Hajj zuständig sind, damit sie alles vorbereiten, diese Leute, sie brauchen nicht unbedingt in Muzdalifah die ganze Nacht zu verbringen bis Frühgebet. Sie können nach Mitternacht schon zurück nach Mina. Aber das Problem ist hier, oder was umstritten ist zwischen den Gelehrten, ob diese Leute auch in der Nacht werfen dürfen oder nicht. Manche Gelehrten sagen ja, andere sagen nein. Diese Leute, die werfen den großen Wurf nach Sonnenaufgang. Und das ist richtig, Allah Ta'ala ala. Aber für uns ist wichtig hier, was Ibn Abbas gesagt hat, dass die Leute, die krank waren und die schwach waren und die Älteren und die Frauen und die Kinder, sie mussten nicht übernachten in Muzdalifah. Sie sind geblieben bis nach Mitternacht. Und dann sind sie zurück nach mir. Allah Ta'ala. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة يعني ثقيلة فأذن لها حديث عند البخاري ومسلم كذلك. اي انه اذا كان الانسان عنده عذر فلا باس ان يدفع من مزدلفه قبل طلوع الفجر. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. عائشه رضي الله عليها الثلثين سيد جزاك سوده ist die Frau auch von unserem Propheten محمد صلى الله عليه وسلم. Sauda bin Zama. Sie hat den Propheten Muhammad s.a.w. um Erlaubnis gebeten, dass sie vor ihm nach Muzdalifah zurückkehrt. Entschuldigung, von Muzdalifah nach Mina zurückkehrt. Und sie war schwer. Also sie war alt geworden, schwer. Sie konnte sich nicht so richtig bewegen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihr Erlaubnis gegeben. Das Hadith ist Beweis, dass die kranken Leute oder die Leute, die Entschuldigungen haben, dass diese Leute nicht unbedingt im Muzdalifah warten, bis Frühlicht sozusagen angetreten ist. Also bis Fajr angefahren ist. Sondern diese Leute auch, die können von der Nacht oder in der Nacht, nach Mitternacht, sie können schon Muzdalifah verlassen und in Richtung Mina dann zurückkehren. Und das ist wichtig in diesem Sinne. Natürlich, Barakallahu fikum, ich sage noch etwas. Man sollte diese Unterrichte im gesamten Kontext nehmen, ja, weil ich das erklärt habe schon, wie man Hajj macht. Und jetzt kommen wir zu detaillierten Dingen, die ich vielleicht mal nicht erzählt habe, obwohl ich das Ganze erzählt habe, aber diese zum Beispiel Ausnahmen nicht unbedingt. Und jetzt kommen diese Ausnahmen und detaillierten Erzählungen. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. انتبهوا الآن. لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع، ولكن هو صحيح في عند الترمذي، أي أن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، وإن كان الرامي قد أبيح له لبعضهم أنه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، منهم من قال يجوز الرمي من بعد نصف الليل، هذا قول أحمد والشافعي، والثاني لا يجوز إلا بعد الفجر، وهذا قول أبو حنيفة. سبحان الله، هذا قول أبو حنيفة. الثالث لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر، ولمن له عذر بعد نصف الليل، والرابع للثوري والنخعي أنه من بعد طلوع الشمس للقادر، وهذا أقوى الأقوال، هذا أقوى الأقوال دليلا وأرجحها قيلا. وصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يعني ما ترميها إلا حتى تطلع الشمس. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أذن أنهم يدفعوا إلى مزدلفة ما قال لهم روحوا ارموا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فقط. وسبحان الله في زماننا يا أخوة الناس اليوم ترمي في الليل، مع أن ويقولوا على مذهب أبي حنيفة، مع أن أبو حنيفة يقول لا ترمي في الليل، ولكن سبحان الله. 698 ابن عباس رضي الله عليه زاكت der Prophet Muhammad s.a.w. sagte uns, ihr dürft den großen Wurf, das wir Jamrat al-Aqaba, nicht werfen, die sieben Steine, die man am 10. von der Hijja wirft, die sieben Steine. Ihr dürft diesen Wurf nicht werfen, bis die Sonne aufgeht. Bis die Sonne aufgeht, sagte sallallahu alaihi wasallam. Manche Gelehrten sagten, diese Überlieferung wäre schwach, aber eigentlich die Überlieferung ist authentisch und das ist bei At-Tirmidhi. Und diesbezüglich gibt es vier Ansichten von den Gelehrten. Passt auf. Am 10. von der Hijja, wenn Fajr anfängt, dann ist man noch normalerweise, die Leute, die normal sind, die nicht krank sind und sowas, das wird im normalen Zustand, die sind noch in Muzdalifa. Diese Leute, die warten, die beten Frühgebet, dann machen sie Bittgebet und dann versuchen sie in Richtung Mina, wenn der Himmel hell geworden ist, zu laufen. Und wenn sie in Mina sind, dann ist es nach Sonnenaufgang, dann werfen sie die Steine, den großen Wurf. Ja, aber es gab auch Leute, die in der Nacht schon in Mina sind. Die sind die Kranken, die Frauen, die Alten. Dürfen diese Leute werfen oder dürfen sie nicht? Wie ist die Sache? Es gibt vier Ansichten von den Gelehrten. Bei Shafi'i und Ahmed. Shafi'i und Ahmed. Die sagen, man kann nach Mitternacht schon werfen. Aber wo ist der Beweis? Um ehrlich zu sein, es gibt keinen authentischen Beweis. Es gibt keinen authentischen Beweis. Zweitens, man darf nicht werfen, außer nach Fajr, nach Morgendämmerung. Und das ist die Aussage von Abu Hanifa. Aber subhanallah, was wir heute sagen, sehen, ist total anders. Abu Hanifa sagt nach Fajr. Aber wir sehen, die meisten, die machen das nicht nach Fajr. Und die sagen, wir nehmen von Abu Hanifa. Subhanallah. Drittens, und dafür auch gibt es keinen Beweis. Drittens, für die Leute, die nicht krank sind und keine Entschuldigung haben, die müssen warten, bis Morgendämmerung eingetroffen ist. Und dann werfen sie. Aber für diejenigen, die Entschuldigung haben, die können nach Mitternacht schon werfen. Und das ist bei Al-Zahiriyya und Hadal Hadawiyya. Die vierte Ansicht, das ist von Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, Ibrahim Al-Nakhai oder Al-Nukhai. Sie haben gesagt, man darf nur werfen nach dem Sonnenaufgang. Und das ist die Ansicht, die bewiesen ist. Das ist die Ansicht, die bewiesen ist und die mit Beweis verbunden ist. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ihr dürft den Wurf nicht werfen, bis nach Sonnenuntergang. Das heißt, wenn die Sonne aufgegangen ist, dann dürft ihr. Das heißt, die Leute, auch die schon von Abend gekommen sind, die warten dort, dann werfen die nach Sonnenaufgang und die gehen. Während die anderen schon noch in Muzdalifa sind und die brauchen noch mindestens 5 Kilometer, damals hat man dafür 2-3 Stunden gebraucht. Oder 2 Stunden, sagen wir. Ja, und heute sagen wir auch, du brauchst mindestens, wenn du läufst, du brauchst mindestens eine halbe Stunde und so. Die Leute haben schon geworfen. وعن عائشة رضي الله عنها قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم ولكن الحديث ضعيف بارك الله فيكم عائشة رضي الله عليها تأتي dass der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم أم سلمة in der Nacht von النحر das bedeutet am 9. In der Nacht von 9. zu 10. dass er Umm Salama geschickt hat nach Mina. Und sie hat den großen Wurf geworfen vor Morgendämmerung. Vor der Morgendämmerung. Und dann ist sie weggegangen nach Mekka und sie hat dort Rückkehr-Tawaf gemacht. Dies ist bei Abu Dawud, aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Man kann das nicht als Beweis nehmen, weil diese Überlieferung schwach ist. Und hier werden wir mit alles stoppen. Das heißt, richtig ist, barakallahu fikum, dass man nicht vor Sonnenaufgang werfen darf, den großen Wurf, das heißt, Jamrat al-Aqabah mit 7 Steinen. Wallahu ta'ala a'la. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ميقى الله سبحانه لكم مئة فنوى شأنهمن والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في دي بقول في السنة وقم إنترنت بارك الله فيكم إرهاب ناخر وانت رحمة أبو جمال هويت إستين ستاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته